komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey, na, Süße? Wohl auch alleine hier. Genau wie ich. Bist mir gleich aufgefallen. Voll Laser, wie du abgehst. Leider ist ja gleich Feierabend. Also ich bin noch gar nicht müde. Aber vielleicht, wenn du Bock hast. Ich hab ne Wohnung gleich hier in der Nähe. Wenn du willst, wir könnten ja dort weiter tanzen. Wenn du weißt, was ich meine. Oder willst du etwa allein nach Hause gehen? Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Pass mal auf, Junge. Hier ist langsam Feierabend. Also geh runter von der Tanze. Ich will nach Hause. Der Barkeeper will nach Hause. Und der DJ ist müde, hörst du doch. Mach ein bisschen halblang jetzt. Hol deine Jacke, schnapp dir deine Mädels und geh nach draußen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey Junge, mir platzt gleich das Hemd. Wir schließen. Abflug jetzt. Ey, DJ, DJ, mach die Musik aus. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen.